Wenn Sie Ihr Leben beenden wollen, dann beenden Sie doch Ihr Leben, aber dafür müssen Sie doch nicht sterben. Beenden Sie Ihr Leben hier und gehen weg. But you can't.